wunderschöne Begriff der Erwartungserwartungen, der meint, dass wir in unseren Handlungen immer die Erwartung der anderen Mitmenschen mit berücksichtigen. Die Hausfrau erwartet, dass ihr Mann abends kaltes und nicht warmes Essen erwartet. Wenn der Mann diese Erwartungen nicht miterwarten würde, wenn er einfach mal warmes Essen erwarten würde, wüsste die Frau überhaupt nicht mehr, was für Essen er erwartet. Sie könnte das richtige Essen überhaupt nicht mehr bereitstellen. Die Ehe wäre von Unsicherheit geprägt und würde scheitern. Da aber die Frau von ihrem Mann erwartet, dass er von ihr erwartet, dass sie von ihm erwartet, was er von ihr erwartet, nämlich abends kaltes Essen, ist alles gut. Ich habe nun den Begriff der Erwartungserwartungen zu Erwartungserwartungserwartungen weiterentwickelt. Mir ist es lediglich noch nicht gelungen, ihn jemandem zu erklären.